Eine Lachsalve übertönt plötzlich alles. Die Mähre, die sich gegen die niederprasselnden Schläge nicht wehren kann, hat in ihrer Bedrängnis angefangen, mit den Hinterbeinen auszuschlagen. Sogar der alte Mann muss lächeln. Es ist ein zu komisches Bild. Ein so untaugliches Stutchen und schlägt noch aus. Zwei Burschen aus der Menge verschaffen sich noch je eine Peitsche und springen herzu, um das Pferdchen auch noch von beiden Seiten zu schlagen. »Schlagt sie auf das Maul! Peitscht sie über die Augen!« schreit Mikolka. »Brüder, wir wollen ein Lied singen!« ruft jemand vom Wagen, und alle darinnen folgen sogleich der Aufforderung. Ein ausgelassenes Lied erschallt, ein Tamburin rasselt, der Kehrreim wird gepfiffen. Das Weibchen knackt Nüsse und lacht dazu. Er aber läuft zum Pferdchen. Er eilt nach vorne. Er sieht, wie man es über die Augen schlägt, gerade über die Augen. Er weint. Sein Herz krampft sich zusammen, Tränen fließen. Einer von den Peitschenden trifft auch ihn ins Gesicht. Er fühlt es nicht. Er ringt die Hände, schreit auf, stürzt zu dem alten Mann mit dem grauen Bart hin, der seinen Kopf schüttelt und das missbilligt. Ein Weib packt ihn an der Hand und will ihn fortführen. Aber er reißt sich los und läuft wieder zum Pferdchen hin. Es hat keine Kraft mehr. Aber noch einmal schlägt es aus. »Dass ich der Teufel hole!« brüllt der rasende Mikolka. Er wirft die Peitsche weg, bückt sich und zieht vom Boden des Wagens eine lange und dicke Deichselstange hervor, ergreift sie mit beiden Händen und schwingt sie mit gewaltiger Anstrengung. »Er schlägt es tot!« schreit man ringsum. »Er zerschmettert es!« »Es ist mein Eigentum!« brüllt Mikolka und lässt die Stange mit voller Wucht auf das rehbraune Pferdchen niedersausen. Ein dumpfer Schlag ertönt. »Haut es mit der Peitsche! Wozu steht ihr denn da?« rufen andere aus der Menge. Mikolka aber holt zum zweiten Male aus und ein neuer Schlag saust auf den Rücken der unglücklichen Mähre nieder. Sie fällt auf die Hinterbacken, springt aber auf und ruckt aus letzter Kraft hin und her, um den Wagen von der Stelle zu bringen. Doch von allen Seiten wird sie von 6 Peitschen bearbeitet und die Deichselstange erhebt sich von neuem und saust zum dritten und vierten Male nieder. Mikolka rast, da er das Pferd nicht mit einem Schlage töten kann.